Die Teilnehmer am 19. Pyongyang Medizinwissenschaftlichen Seminar der Koreaner im In- und Ausland legten am 3. Mai an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügelmann-Sude Blumenkopf und Sträuße nieder und verbeugten sich davor.